hörst du, wie das Pendel schwingt, dir vom Pendel schwingen singt, Pendel auf, Pendel ab, Pendel Glück gehabt. Siehst du, wie das Pendel schwingt, immer dich da nicht, streck die Augen auf, Augen zu, Pendel, Pendel gut. Fühlst du, wie das Pendel schwingt, hin und her, her und hin, fühlst du, wie es eben traf, Fenster spitzen scharf. Glaubst du, dass das Pendel schwingt, keiner kennt das Pendel singt, Pendel schwingen, Flügel stark, bis es fertig ab. Und was war, kommt so nie wieder. Und was ist, wird so nie wieder sein. Es schwingt vor, es schwingt zurück. Das Pendel schwingt hin und her, her und hin. Fühlst du, wie es eben traf, Fenster spitzen scharf. Hörst du, wie das Pendel schwingt, dir vom Pendel schwingen singt, Pendel auf, Pendel ab, Pendel Glück gehabt. Glaubst du, dass das Pendel schwingt, keiner kennt das Pendel singt, Pendel schwingen, Flügel schlag, bis es kalte gab. Siehst du, wie das Pendel schwingt, immer dich der angestrengt, Augen auf, Augen zu, Pendel in den Kuh. Und was war, kommt so nie wieder. Und was ist, wird so nie wieder sein. Es schwingt vor, es schwingt zurück. Es schwingt vor,